بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله. والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره. أما بعد، wir machen inshallah weiter mit dem Fajr-Unterrichten. Wir haben heute den 92. Fajr-Unterricht von das Buch Jama' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Wir sind beim 22. Hadith عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك أو لم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة أو أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. Also von Jabir بن عبد الله Al-Ansari radiallahu anhuma ist überliefert, dass ein Mann den Propheten oder den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam fragte: Siehst du, wenn ich die geschriebenen Gebete bete und Ramadan faste und das Halal zu Halal erkläre und Haram zu Haram erkläre und nichts mehr als dies tue, komme ich in Jannah oder trete ich in Jannah ein? Er sagte ja. Überliefert bei Muslim. Ibn Rajab, rahimahullah, sagt weiter: Es ist bestätigt in den authentischen Ahadith, dass die Begehung mancher großen Sünden ein Hindernis ist für den Eintritt in den Jannah. Den Eintritt in Jannah hindert ja. Es ist bestätigt durch die authentischen Ahadith, dass die Begehung der großen Sünden vor den Eintritt Jannah hindert, oder in den Jannah hindert, oder in der Jannah hindert. Wie die Aussage von ihm sallallahu alaihi wasallam: La yadkhul Jannah qati'. Okay? Das heißt, kein Unterbrecher oder jemand, der seine Verwandtschaft nicht pflegt, kommt in Jannah. Okay? Und seine Aussage: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. In Jannah tretet nicht ein, derjenige, den dessen Herzen ein Senfkorn von Hochmut ist. Und seine Aussage: Ihr kommt nicht in Jannah ein, bis ihr gläubig seid. Und ihr werdet nicht glauben, bis ihr euch liebt. So, subhanallah, wenn wir das jetzt anschauen, okay, schaut bitte, was die Salaf, was bei ihnen als große Sünde schon gezählt hat. Jemand, der seine Verwandtschaft fand, abschneidet, eine nicht pflegt, oder jemand, der ein bisschen Hochmut hat, ein Senfkorn von Hochmut. Okay, das war schon bei ihnen große Sünden, subhanallah. Und die Ahadith, Ibn Rajab sagt, und die Ahadith, die gekommen sind über das Hindern, den Eintritt in der Jannah, ebenso kann man die Ahadith, die berichten, dass es derjenige, der Schulden hat, nicht in Jannah eintretet, bis er abbezahlt. Und wenn er nicht kann, dann von seiner Hasanat. Und in der Sahih, in den authentischen Hadith ist, das ist überliefert, dass wenn die Gläubigen das Sirat hinter sich haben, dann bleiben sie bei einem Ort stehen, wo zwischen ihnen die Ungerechtigkeiten vergeltet werden, die in der Dunya waren. Und einige der Salaf sagten: Der Mann oder der eine wird bei dem Tor des in der Jannah 100 Jahre gesperrt oder festgehalten, wegen einer Sünde, die er in der Dunya getan hatte. So sind all dies Hindernisse vor dem Eintritt in Jannah. Und hier wird ersichtlich die Bedeutung der Hadith, die gekommen sind und berichtet haben, dass der Eintritt der Jannah vom dem bloßen Tawhid abhängt. Das heißt, dadurch sieht man auch die Bedeutung davon. Ja, du kommst in Jannah, wenn du den Tawhid verwirklicht hast. Aber wann kommst du in Jannah, ist die Frage. Und, dass du in Jannah kommst, bedeutet nicht, dass du nicht im Feuer vorher landest. So ist in Sahihain, an al-Bukhari und Muslim von Abu Dharr, radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, kein Diener, der sagt, La ilaha illallah, und dann stirbt darauf, außer dass er in Jannah, es gibt keinen Diener, der La ilaha illallah sagt und darauf stirbt, außer dass er in Jannah eintretet. Ich sagte, yani Abu Dharr, selbst wenn er Zina macht und stellt, er sagte, selbst wenn er Zina macht und stellt, er sagte es dreimal, yani er sagt einmal, selbst wenn er Zina machte und stellt, er sagt, selbst wenn er Zina machte und stellt, und er wiederholt es dreimal. Ja, die Frage und die Antwort. Dann sagte er, in bei dem vierten Mal der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ob Abu Dharr will oder nicht. Ragme anfa Abu Dharr, ghasbin an Abu Dharr. Ha? Ob er will, yani, so kann man das ungefähr übersetzen, ob Abu Dharr will oder nicht. Okay? Oder trotz der Nase von Abu Dharr. Ha? So ging Abu Dharr raus, während er sagte, und selbst wenn Abu Dharr das nicht will. Yani er wiederholte die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und in Al-Bukhari und Muslim ist auch von Ubad ibn Samit radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, der bezeugt, dass La ilaha illallah wahdahu la sharika lah und dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist und dass Isa Allahs Diener und sein Gesandter ist und sein Wort, des welches er zu Maryam warf und eine Seele von ihm ist und dass Jannah Haq ist, yani wahr ist und Feuer wahr ist, den lässt Allah in Al-Jannah eintreten, egal welche Taten er hatte. Und in Sahih Muslim von Abu Huraira oder Abu Sa'id, yani, es ist Zweifel, hat es Abu Huraira überliefert oder Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhuma, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, Ashhadu an la ilaha illallah, und dass ich Rasulullah bin, kein Diener trifft Allah damit, ohne Zweifel daran. Und Al-Jannah wird ihm verwehrt. Okay? Keiner macht das, und dann wird ihm Al-Jannah verwehrt. Niemals passiert das. Und darin, yani in Sahih Muslim, hier muss ich nur kurz eine Sache sagen. Hier sagt man Abu Huraira oder Abu Sa'id, Jahalat al-Sahabi la tadur. Das lernen wir in Al-Ma und Strah al-Hadith. Yani, ob das dieser Sahabi war oder dieser Sahabi war, das macht die Überlieferungskette nicht schwach. Warum? Weil Sahaba kulluhum udul. Die Sahaba sind alle aufrichtig. Okay? Sind alle vertrauenswürdig. So, war das Abu Huraira oder Abu Sa'id? Im Endeffekt war es ein Sahabi. Und der Sahih Muslim auch von Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn eines Tages sagte, wenn du jeder, den du triffst, der bezeugt das La ilaha illallah, überzeugt davon, von seinem Herzen, so verkünde ihm Al-Jannah. Oder verkünde ihm die frohe Botschaft mit Al-Jannah. Und in dieser Bedeutung gibt es sehr viele Ahadith. Und in der Sahihain, in Bukhari Muslim, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages zu Mu'ad, radiallahu anhu, sagte, kein Diener bezeugt das La ilaha illallah und dass Muhammad Rasulullah und dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist, außer dass Allah ihm Feuer verbot oder verbietet. Und darin, yani in Bukhari Muslim, ist von Uthman ibn Malik, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, Allah hat den Feuer verboten, denjenigen, der La ilaha illallah sagt und damit Allahs Angesicht und danach Allahs Angesicht streckt. Eine Gruppe von den Ulama sagten, das Wort des Tawhids ist ein Grund oder eine Ursache, welches erfordert, in den Jannah einzutreten und vom Feuer errettet zu werden. Jedoch, dies hat Bedingungen. Und das ist die Einhalten oder das Einhalten oder das Begehen unserer Nachkommen der Pflichten. Das ist die Bedingung dafür. Und auch Hindernisse. Und das sind die Meidung der großen Sünden. Yani, es gibt eine Gruppe von Gelehrten, die sagen, ja, natürlich, wenn jemand mit dem Tawhid kommt, mit La ilaha illallah kommt, dann ist es ein Grund, das erfordert, dass er in Jannah eintritt und dass er vom Feuer errettet wird. Aber das hat Bedingungen und Hindernisse. Die Bedingung ist, dass er die Pflichten nachkommt und die Hindernisse sind, dass er die großen Sünden meidet. Al-Hasan sagt dazu Al-Faraddaq, إن لا إله إلا الله أو إن للا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنة. Das heißt, Al-Hasan sagte zu Al-Faraddaq, La ilaha illallah hat Bedingungen. So wehe dir und das Bezichtigen einer geschützten Frau mit dem Zinaya. So erzählte das bei den Salaf schon von den Bedingungen von La ilaha illallah, subhanallah. Und es wurde von ihm überliefert, yani von Al-Hasan, dass er sagte, هذا العمود فأين الطنب. Das heißt, das ist die Säule, stell dir vor, das ist die Säule eines Zeltes. Ja? Jedoch, das Zelt wird kein Zelt ohne Zelt. Das ist schon die Säule. Aber was macht das zu einem Zelt? Das ist, ja? Die Nachkommen der Pflichten und Unterlassen der Verbote. Es wurde zu Al-Hasan gesagt, es gibt Leute, die sagen, wer La ilaha illallah sagt, kommt in Jannah ein. Oder tretet in Jannah ein. So sagte er, wer La ilaha illallah sagt und ihr Recht nachkommt und ihr Recht und Pflicht nachkommt, der tretet in Jannah ein. So hat er ihnen das verdeutlicht. Dass es nicht nur auf die bloße Aussage ist, die Mudja und Jahmiya bedeuten, sondern es hängt davon ab, ob man das Recht von La ilaha illallah wirklich nachkommt und ihre Pflichten. Und es wurde zu Wahab ibn Nabih gesagt, ist La ilaha illallah nicht der Schlüssel zu Al-Jannah? Er sagte doch. Jedoch, jeder Schlüssel, es gibt keinen Schlüssel außer der Zähne hat. So, wenn du mit einem Schlüssel kommst, welches Zähne hat, dann öffnet es dir. Ansonsten öffnet es dir nicht. Okay? So verglich er die Pflichten, denn das Nachkommen der Pflichten und das Unterlassen der Verbote mit den Zähnen dieses Schlüssels. Und dies ähnelt, was von Ibn Umar überliefert wurde, dass er gefragt wurde über La ilaha illallah, ob neben La ilaha illallah irgendeine Tat schadet ob es neben La ilaha illallah ob sie nutzt, ob das Unterlassen von La ilaha illallah, ob daneben noch eine Tat nutzt, yani nutzt das, schadet irgendeine Tat, und nutzt eine Tat ohne La ilaha illallah, so sagt Ibn Umar, handle und sei nicht hochmütig. Oder sei nicht selbstsicher. Und eine Gruppe von ihnen, yani von den Salaf, von den Ulama, sagte, davon ist Abdahak al-Zahri, dies war vor den Pflichten und die Hudud, die Strafen. Yani diese Ahadith, diese waren oder wurden gesagt von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam vor der Hinabsendung der Pflichten und der Strafen. Und wir wissen, das war erst wann? In Medina. Okay? So gibt es von dieser Gelehrte, der darauf hingewiesen hat, dass diese Hadith alle aufgehoben wurden. Okay? Und von ihnen gibt es welche, der gesagt hat, nein, sie wurden nicht aufgehoben, doch es kamen noch Bedingungen dazu. Es wurden Bedingungen dazu hinzugefügt. Ob die jetzt die Hinzufügung dieser Bedingungen eine Nasch, eine Aufhebung ist oder nicht, darüber gibt es eine bekannte Meinungsverschiedenheit oder Uneinstimmigkeit unter den Usuliyin, Fundamentalisten, ja, nicht die Gelehrten. Okay? Und dann sagt Ibn Rajab, rahimahullah, und in all dies ist Bedenken. Denn viele dieser Ahadith kamen erst später, nach der Hinabsendung der Pflichten und Strafen. Al-Thawri sagte, und Al-Thawri sagte, diese Ahadith wurden aufgehoben von den Pflichten und Strafen. So ist es möglich, dass er damit gemeint hat, was diese vor ihm gemeint haben. Yani, dass er die gleiche Meinung haben. Es kann aber sein, dass das Gemeinte von ihm, dass die Verpflichtung der Pflichten und Strafen aufklären, oder diese Ahadith aufklären, dass oder dass durch diese Ahadith der Pflichten und Strafen die Strafen von diesen Leuten aufgezeigt wurden. Entschuldige, dass diese Ahadith von den Pflichten und Strafen die Dunya-Strafen aufgezeigt wurden, welche nicht abfallen durch die bloße zwei Bezeugnisse. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. So ebenso die Strafen der Akhira. Yani, es kann auch sein, dass der Thawri damit gemeint hat, dass, ja, diese Ahadith sind vielleicht aufgehoben, aber diese Ahadith zeigen auf, yani der Hadith der Pflichten und der Strafen zeigen auf, dass die, zeigen die Strafen von diesen Leuten in der Dunya auf. So, wenn die Strafen in der Dunya nicht abfallen, wenn jemand stellt, dann sagt man nicht, ob er La ilaha illallah sagt oder nicht. Ihm wird die Hand abgehackt, egal ob oder nicht. Ja? So, wenn das schon in der Dunya nicht geschieht, wenn La ilaha illallah in der Dunya nicht nutzt, warum sollte sie in der Akhira dann nutzen? Das meint er. Ja? Ja, eine Rettung sein vor den Strafen, natürlich nutzt sie. Und so eine Aufklärung, ja, und Verdeutlichung haben die Salaf als Aufhebung bezeichnet, als Nasch bezeichnet, und es ist nicht Nasch nach der bekannten Begrifflichkeit. Yani, es kann sein, dass er das als Nasch bezeichnet hat, aber nicht nach dem Verständnis, das heute ist, dass es aufgehoben ist, sondern als Aufklärung und Aufverdeutlichung einer Sache mehr. Okay? Und das ist natürlich wichtig, dass man versteht, was die Salaf mit den Begriffen meinen. Und eine Gruppe von den Gelehrten sagen, diese allgemeinen Wortlaute, ja, diese allgemeinen Hadith, wer La ilaha illallah sagt, kommt in Jannah, ha, wurden gebunden und spezifiziert, ha, dass er La ilaha illallah mit Wahrhaftigkeit und Ikhlas sagt. Und der Ikhlas und die Wahrhaftigkeit hindert davor, dass man auf eine Sünde beharrt. Yani, sie sagen, ja, das stimmt, wer La ilaha illallah sagt, kommt in Jannah. Aber das ist allgemein. Was ist die Bindung davon? Dass er Ikhlas und Wahrhaftigkeit hat. Und wenn er Ikhlas und Wahrhaftigkeit hat, dann beharrt er nicht auf eine Sünde. Schaut, wie fährt die Salaf gegen uns, subhanallah. Und es kam im Rasil al-Hasan von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, wer La ilaha illallah aufrichtig sagt, tretet in Jannah ein. So wurde gesagt, was ist der Ikhlas davon, was ist die Aufrichtigkeit davon? Er sagte, dass sie dich davon abhalten, von dem, was Allah verboten hat. Das ist ein Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und dies wurde als Mursal, Hadith Mursal, überliefert. Jedoch, yani unterbrochen. Okay, Mursal, wir wissen, das ist nicht direkte Überlieferungskette, sondern wenn ein Tabi'a etwas sagt und sagt, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, aber vor ihm fällt noch ein Sahabi. Okay, jedoch wurde das als Musnad auch überliefert, yani mit direkten Überlieferungskette, jedoch mit anderen Überlieferungsketten, jedoch die schwach sind, die daif sind. Und vielleicht hat Al-Hasan mit seinen Worten, dass wir von ihm berichtet haben vorher, zu das hingewiesen, zu diesem Hadith. Denn wenn das Herz tatsächlich die Bedeutung von La ilaha illallah verwirklicht und es bewahrheitet und aufrichtig darin ist, dann erfordert das, dass in ihm fest verankert wird, dass Allah alleine als Gott, dass Allah alleine der Gott ist, als Respekt und Furcht und Liebe und Hoffnung und Hochschätzung und Vertrauen. Und wenn das Herz damit gefüllt wird, und das Herz wird dann damit gefüllt, dann wird von ihm alles verneint, jede andere Göttlichkeit von dem, was außer Allah ist, von den Geschöpfen. Und wenn es so ist, dann bleibt in ihm keine Liebe und kein Streben, außer zu dem, was Allah Azza wa Jal liebt und will und verlangt hat oder befohlen hat. Und es verneint damit auch von den, oder es verschwindet damit von den Herzen, alle Neigungen der Seelen oder Nafus und das, was sie wollen und die Einflüsterungen des Shaitan. So, wer etwas liebt oder gehorcht und dafür liebt und dafür hasst, dann ist das sein Gott. Noch einmal für die Murji'a. Wer etwas liebt oder gehorcht und dafür liebt und dafür hasst, dann ist dies sein Gott. Okay, das sagt nicht Abu Usama al-Gharib und nicht Abu Talha al-Almani, das sagt Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah. Wer etwas liebt oder gehorcht, eine absolute Gehorsamkeit, und dafür liebt und dafür hasst, dann ist dies sein Gott. Das heißt, liebt er und hasst er aufgrund von Nationalität, dann ist Nationalismus sein Gott. Liebt er und hasst er aufgrund von deutschem Klopapier, ich meine Grundgesetz, dann ist dies sein Gott. Ja? Liebt er und hasst er aufgrund von Verfassung, was weiß ich, alle dieser Dreck, dann ist dies auch sein Gott. Liebt er und hasst er aufgrund von ethnischen, was weiß ich, Dreck da, dann ist das auch sein Gott. Alles, jeder Dreck, was er dann wählt, ist dann sein Drecksgott. Aber wenn er für Allah lebt und für Allah hasst, dann ist das, dann ist Allah Azza wa Jal sein Gott und der dient dann Allah Azza wa Jal auch tatsächlich. Dann sagt Ibn Rajab, rahimahullah, so, wer nicht lebt und nicht hasst, außer für Allah und keine Loyalität und keine Anfeindung hat, außer für Allah, dann ist Allah tatsächlich sein Gott. Und wer liebt für seine Neigung und hasst dafür und hat die Loyalität dafür und feindet dafür an, dann ist seine Neigung sein Gott. Wie Allah Azza wa Jal sagt, oder wie der Erhabene sagt, siehst du nicht derjenige, der seine Neigung als seinen Gott genommen hat. So sagte Al-Hasan, das ist derjenige, der nichts oder keine Neigung hat, außer, dass er sie begeht. Und Qatada sagte, das ist derjenige, der immer, wenn er etwas will, wenn seine Nafs nach etwas neigt, dann macht er es oder bestärkt er es. Und immer, wenn er etwas, yani sich nach etwas sehnt, dann macht er es. Nichts hält ihm davon zurück, weder ein Wara oder eine Taqwa. Yani keine Wahrhaftigkeit oder kein Iman und keine Gottesfurcht. Und es wird von dem Hadith von Abi Umama Mafu'an überliefert, yani vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, nichts unter dem Schatten des Himmels, es gibt unter dem Schatten des Himmels keinen Gott, das angebetet wird oder dem die Ibadah gebührt wird, das gewaltiger ist oder größer ist als Allah, bei Allah, als eine gefolgte Neigung. Noch einmal, es gibt unter dem Schatten des Himmels keinen Gott, das gewaltiger ist bei Allah, keinen Gott, das angebetet wird, das Gewaltige ist bei Allah, mehr als eine Neigung, die gefolgt wird. Es ist schon die größte Art der Göttlichkeiten oder der Götzen unter dem Himmel. Ebenso, wer den Shaitan in einer Sünde gegenüber Allah Azza wa Jal gehorcht, so hat er ihn angebetet. Wie Allah Azza wa Jal sagte, أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Habe ich euch, o Söhne Adams, nicht geoffenbart oder eingelegt, dass ihr den Shaitan nicht dienen sollt, dass ihr ihn nicht anbeten sollt? Er ist wahrlich euch ein offenkundiger Feind. So, nehme dir Lehre daraus, oder es wird daraus ersichtlich, dass die Bedeutung von La ilaha illallah nicht umgesetzt und nicht bewahrheitet wird, außer für denjenigen, in dessen Herz keine Beharrung auf die Liebe, auf eine Liebe von dem, was Allah hasst, und kein Wille zu dem, was Allah nicht will. Und wenn der Herz oder wenn im Herzen etwas von dem ist, dann ist dies eine Verringerung in seinem Tauhid oder im Tauhid. Und das ist eine Art von den geheimen oder heimlichen Schirk. Und deshalb sagte Mujahid in der Aussage Allahs und tut ihn nicht zur Seite stellen, ja, tut Allah nicht zur Seite stellen. Er sagte, der ist Mujahid, das ist der Schüler von Ibn Abbas, er sagte, liebt niemanden außer mir. Das bedeutet, die Aussage Allahs und tut mir nicht zur Seite stellen, bedeutet unter anderem natürlich, liebt niemanden außer mir. Und in Sahih al-Hakim von Aisha radiallahu anha, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, der Schirk ist versteckter oder heimlicher, oder versteckter als, oder heimlicher als das Treten der Ameisen auf die glatten Oberflächen in der dunklen Nacht. Und darunter, und die unterste Stufe von diesem Schirk, Jani, ist, dass du etwas für etwas von der Tyrannei liebst und für etwas von der Gerechtigkeit hast. Und etwas von der Gerechtigkeit hast. Und dann sagt Ibn Rajab rahimahullah, und ist der Dien etwas außer die Liebe und der Hass? Noch einmal für Abdul Azim. Und ist der Dien etwas außer die Liebe und der Hass? Eine die Liebe für Allah und der Hass für Allah. Allah Azza wa Jalla sagt, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Sprich, ja Muhammad, wenn ihr wahrlich Allah liebt, dann folgt mir, dann liebt euch Allah. Und dies ist ein Wortlaut darüber, dass die Liebe von dem, was Allah hasst, und der Hass von dem, was Allah liebt, eine Befolgung der Neigung und die Loyalität dafür und die Anfeindung dafür ist von den geheimen Schirk. Das ist bei den kleinen Sachen. Wenn es natürlich bei den großen Sachen geht, dann ist es natürlich von den Kuffern, das wissen wir, natürlich Bescheid. Und Ibn Abi Dunya überlieferte von Hadith Anas, marfu'an, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, La ilaha illallah, hört nicht auf, die Diener von Allahs Groll abzuhalten, solange sie ihre Dunya nicht vorziehen auf ihren Dien oder auf den Handel ihres Dienstes. Wenn sie aber ihren Dien, wenn sie dann ihren Dien, ihre Dunya auf ihren Dien vorziehen, oder ihren Dien vorziehen, und dann La ilaha illallah sagen, dann lehnt Allah Azza wa Jal sie auf sie ab. Ja, Allah Azza wa Jal schmeißt das auf sie zurück. Und sagt, und dann sagt Allah, ihr lügt. So wird damit verdeutlicht die Bedeutung von der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer bezeugt, dass La ilaha illallah wahrhaftig von seinem Herzen, den verbietet Allah das Feuer. Damit versteht man dann diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dass derjenige, der in Feuer eintretet von den Leuten dieses Wortes, von La ilaha illallah in den Feuer eintretet, so ist in seiner Haarhaftigkeit, in deren Sagen davon, etwas, was nicht stimmt, eine Bemängelung. Denn dieses Wort, wenn sie wahrhaftig ist, dann bereinigt sie den Herzen von allem, was außer Allah ist. So wer wahrhaftig ist in dem Sagen von La ilaha illallah, dann liebt er niemanden außer Allah und hofft auf niemanden außer ihm und fürchtet niemanden außer Allah und vertraut auf niemanden außer Allah. Und es bleibt nichts über von das Vorziehen von seinem Nafs oder Neigung. Und wenn der Herz und wenn in dem Herzen etwas Rest von etwas außer Allah überbleibt, so ist es von der Geringigkeit der Wahrhaftigkeit in das Sagen davon. Yani, wenn noch Reste davon ist, so ist das eine Verringerung von der Wahrhaftigkeit der Aussagen von La ilaha illallah. Denn das Feuer von Jahannam wird ausgeloschen durch den Nur, den Licht, der Iman, der Muwahhidin. Okay, wie in den bekannten Hadith, das Feuer sagt zu den Mu'min, geh vorbei, o du Mu'min, denn der Nur, dein Licht, hat meinen Flammen auserlöscht. Das heißt nicht, dass das Feuer komplett auserlöscht wird, sondern dass der Mu'min von dem Feuer errettet wird. Und den Musnad, den Imam Ahmad von Jabir, radiallahu anhuma, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, es bleibt kein Frommer und kein Unsittlicher, außer dass er in Feuer, yani in Feuer eintretet. So wird sie für die Gläubigen kalt und sicher sein. Wie sie für Ibrahim kalt und sicher war. Okay, so ist das die Erbe der Gläubigen von dem Zustand Ibrahims a.s. So ist das Feuer der Liebe in den Herzen der Gläubigen, dieses Feuer der Liebe in den Herzen der Gläubigen, natürlich zu Allah azza, davor fürchtet sich das Feuer von Jahannam. Okay? Und Junaid rahimahullah sagte, das Feuer sagt, ja Rabb, wenn ich dir nicht gehorche, würdest du mich mit etwas bestrafen, was noch schlimmer und was noch härter als ich ist? Allah sagt, ja, dann würde ich auf dich meine größte Feuer loslassen. Okay? Yani auf dich hetzen, yani, oder geben. Ja. Dann sagt das Feuer, und gibt es ein Feuer, das schlimmer ist als mich und noch härter? Er sagte, ja, das Feuer meiner Liebe, welche ich in die Herzen meiner Aulia, die Gläubigen, bewohnt habe. Und denn darüber sagen manche Dichter, yani, ففي فؤاد المحب نار الهوى أحر نار الجحيم أبردها أحر نار الجحيم أبردها. Yani, in den Herzen des Liebenden ist das Feuer der Neigung. Die ist noch schlimmer als das Feuer von Jahannam. Na, natürlich eine Neigung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und für diese Bedeutung bezeugt der Hadith von Mu'adh von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, dessen letzten Worte La ilaha illallah sind, der tretet in Jannah ein. So, derjenige, der im Tod liegt, der kann das nicht sagen, außer mit Aufrichtigkeit und Taube und Reue über dem, was vergangen ist, und Entschlossenheit, dass er niemals dazu wieder zurückkehrt. Und diese Aussage überwog Al-Khattabi in einem Werk von ihm über den Tawhid, und das ist eine gute Abwägung. Ende dieses Hadithes. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا إليك وجزاكم الله خيرا إليك وجزاكم الله خيرا.